Hier ist das Bürgerradio Kreis Coesfeld. Mit dem Journal am Sonntag. Am Mikrofon Werner Bittel. Hallo. Guten Abend, liebe Hörer, hier am Sonntagabend im Bürgerradio auf Radio Kiepenkerl. Das Journal am Sonntag. Heute gibt es eine ganz besondere Ausgabe. Ich war auf dem Campingplatz in Stiewede, habe versucht, dort Stimmen einzufangen mit meinem Rekorder. Leider lief der nicht so richtig und wollte nicht so richtig. Also bin ich auf die Idee gekommen, habe dort jemanden gefragt, einen Urlauber aus dem Ruhrgebiet, aus Gelsenkirchen, ob er mir nicht seine goldenen Acht aufschreiben möchte. Die goldenen Acht, das sind die persönlichen 8 Lieblingssongs. Und das hat der Reinhard gemacht, Reinhard Schüring aus Gelsenkirchen. Er ist 53 Jahre jung und wir werden heute Abend seine goldenen 8 genießen, seine 8 Lieblingssongs. Platz 8. Platz 8 der Goldenen 8 von Reinhard Schüring aus Gelsenkirchen. Zurzeit auf dem Campingplatz in Stevede bei Coesfeld. Ein Titel aus dem Jahr 79. Eric hat sich sehr darüber geärgert, dass sein Song auch von James Last geklaut wurde für Biskaya, aber Wolkenreise ist ganz klar ein Klassiker. Auf der 7, da hören wir den Titel von U2. Platz 7. Nämlich Pride in the Name of Love aus dem Jahr 84. Ich muss schon sagen, der Reinhard Schüring hat einen sehr coolen Geschmack. Das hört man auch an Platz Nummer 6, der jetzt folgen wird. Platz 6. Ein Titel aus dem Jahr 72 von America. A Horse With No Name. Sand and hills and rain. The first thing I met was can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Viel zu wenig im Radio. Ne? Das war Amerika mit A Horse With No Name. Wir hören die Goldenen Acht von Reinhard Schüring aus Gelsenkirchen. Er ist zu Gast auf dem Campingplatz in Coesfeld. Hier kommt Platz Nummer 5 für Sie. Platz 5. Das ist ein Titel aus dem Jahr 71 von T-Rex Hot Love. My woman of gold, she's not very old, uh-huh. But she's my woman of gold, and she's not very old, uh-huh. I don't mean to be bold, but to me I hold your hand. But she ain't not a witch, and I love the witch twitch, uh-huh. I'm a labor of love in my present gloves, uh-huh. Well, she's faster than most, and she lives off the coast, uh-huh. Well, she's faster than most, and she lives on the coast, uh-huh. I'm a two-penny prince, and I give a heart love, uh-huh. Chill out, Das haben wir zu Hause bestimmt mitgewippt bei diesem Song von T-Rex, Hot Love. Ja, wir machen weiter mit den Goldenen Acht von Reinhard Schüring, denn wir sind bei Platz Nummer 4 angelangt. Platz 4. Platz Nummer 4 ist ein Titel, der recht aktuell ist, also aktuell vom Thema her. Ich denke mal, er hat den Titel deswegen gewählt, weil zum Zeitpunkt meines Besuches dort auf dem Campingplatz war es heiß und sonnig. Und davon handelt im Prinzip auch dieser Song aus dem Jahr 83 von Peter Schilling, Die Wüste lebt. Nach vielen tausend Jahren hat die Erde nun den Menschen satt. Sie gibt die Atmosphäre auf und schaltet die Computer aus. Die erste Fehlinformation verursacht dann die erste Kettenreaktion. Das Seismograph schlägt aus und zeigt uns das Problem, doch die Gezeiten sind dran schuld. Wir Zeiten sind dran schuld. Der Wissenschaftler hat's gesehen, er rätselt um das Phänomen und bittet um Geduld. Bittet um Geduld. Im Nessen kämpft man weiter und Sprossen an der Leiter. Von der Hierarchie, von der Hierarchie. Doch wenn man jetzt nicht aufpasst, den Augenwinkel aufmacht, dann kämpft man um nichts. Die Sonne steht seit 198 Stunden regungslos auf 3 Uhr nachmittags. 3 Uhr nachmittags. Junge Mädchen, ältere Frauen, die Blässe, weil sie werden braun. Das ist angesagt, das ist angesagt. Die Schönheitsindustrie stellt sich ganz bitch allein auf sie. Und jeder sucht nach dem Gewinn, sucht nach dem Gewinn. Alles ist ganz easy, alles ist ganz happy, denn das Wetter ist so schön. Alarmsignal, die Sonne brennt. Heißer als man sie kennt. Alarmsignal. Die Luft gefriert, die Wüste lebt. Magnetfelder, die bauen auf und bauen ab und machen Schwamm, das macht uns ganz nervös, manche ganz nervös. Die Elektronik spinnt, die Zeit verrinnt, Probleme ungelöst, Probleme ungelöst. Die Luft wird immer dünner, die Hitze immer schlimmer. Jeder gibt dem anderen Schuld, gibt dem anderen Schuld. Der Wissenschaftler rätselt doch und rätselt doch und rätselt doch und bittet um Geduld. Alarmsignal, die Sonne brennt, heißer als man sie kennt. Alarmsignal, die Steppe bebt. Peter Schilling, die Wüste lebt. An dieser Stelle einen ganz herzlichen Gruß an alle Urlauber, die zurzeit im Kreis Coesfeld Urlaub machen. Ich hoffe, Ihnen gefällt unser Kreis, unser Münsterland und wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Platz Nummer 3. Platz 3. Das ist ein Titel aus dem Jahr 79 nochmal, ein Rocker. Dr. Feelgood, Milk and Alcohol. Alkohol, Dr. Feelgood. Wir hören die Goldenen Acht von Reinhard Schüring aus Gelsenkirchen zurzeit. Campinggast auf dem Campingplatz in Stevede. Ja, wie er mir sagte im Gespräch, es wird auch gefeiert dort auf dem Campingplatz. Dort hat man ein Zelt aufgebaut und da geht's auch richtig hoch her, ne? Ja, viel Spaß weiterhin und allen Campinggästen dort. Herzliche Grüße von uns aus hier vom Studio, hier vom Bürgerfunk des Kreises Coesfeld. Mein Name ist Werner Bittel. Wir sind bei den Goldenen Acht, Platz Nummer 2 angelangt. Auf der 2 haben wir einen Titel von AC/DC. Platz 2. Ja, und wie es der Zufall so will, der stammt ebenfalls aus dem Jahr 79, aus der LP Highway to Hell. Hier kommt Touch Too Much, AC/DC. Ja, das war Platz Nummer 2 der Goldenen Acht heute Abend. Heute die erste Ausgabe der Goldenen Acht hier im Rahmen des Bürgerfunks. Wenn Sie auch Ihre eigenen Goldenen Acht hören möchten bei uns beim Bürgerradio, dann schauen Sie bitte bei uns vorbei. Medienverein.org ist unsere Seite. Dort finden Sie Kontaktadressen, Telefonnummern. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Und wir werden dann in einer der nächsten Sendungen irgendwann mal auch dann Ihre Goldene Acht spielen. Versprochen. Jetzt haben wir Sommerpause und da bietet sich sowas ganz gut an. Ja, auf Nummer 1, da haben wir einen Titel von Genesis. Freuen Sie schon mal drauf. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder zum Bürgerfunk, zum Journal am Sonntag. Mein Name ist Werner Bittel. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute. Bis nächsten Sonntag. Bye bye. Platz 1. have this now. This hunger and strike to another child. But the stars do shine in promise and salvation is near this time. Near this time. Can't be